Kommen Sie mit nach Brilon? Ballern? Nee. Warum? Ich fahre niemals nach Brilon. Denn da hab ich gar nichts von. In Brilon sind die Straßen eng. Und von den Würstchen riecht es streng. In Brilon sind die Menschen kleiner und die Bullen sind gemeiner. Ich war nie in dieser Stadt. Ja, ich weiß, da bist du platt. Ich setze keinen Fuß nach Brilon. Oh, Brilon. Man hört einfach zu viel von. Oh, Brilon. Und auch wenn Brilon nicht groß ist, man weiß ja, was da los ist. Man hört's von nah und fern. Ich das soll. Brilon ist gar nicht Rock'n'Roll. Dort ist alles furchtbar klein. Man sagt zu Drogen meistens nein. Dort wurde niemals was entwickelt. Man ist dick, dumm und verpickelt. Überall geht's nur bergauf. Da stehen doch nur Verrückte drauf. Ich setze keinen Fuß nach Brilon. Man hört einfach zu viel von. Oh, Brilon. Und auch wenn Brilon nicht groß ist, man weiß ja, was da los ist. Man hört von nah und fern. Ich hab Brilon kräftig satt. Mich sieht nichts in dieser Stadt. Alleine, dass sie existiert, dass sich niemand dafür geniert. Komm mir nicht mit Brilon an. Du weißt, dass ich auf Brilon gar nicht kann. Ich setze keinen Fuß nach Brilon. Ah, Brilon. Man hört einfach zu viel von. Ah, Brilon. Und auch wenn Brilon nicht groß ist, man weiß ja, was da los ist. Man hört von nah und fern. Ich setze keinen Fuß nach Brilon. Ah, Brilon. Man hört einfach zu viel von. Ah, Brilon. Und auch wenn Brilon nicht groß ist, man weiß ja, was da los ist. Man hört von nah und fern. Was ich von Brilon weiß, ist wahr. Und deshalb war ich niemals da.